Sie hören das Gedicht Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe aus Wikisource, der freien Quellensammlung. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder, der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Und glühtest, jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal meiner Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Sie hörten das Gedicht Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe, gesprochen von Phantomkommando für das deutsche Wikisource-Projekt.